Sünde furchtlich, Fans des Packens, von des Packen, Benz direkt im Mango, Bremen, Norwald, ist da bloß mit Düssen, oh, Ferbo, Nollen, Bär, damit in der Düne, Sea, da wie Abtrittin und Böhmermann, paar Grünkohl in den Dönermann. Bloß ein Scherz, Jehova, mit mehr Fans als Jehova, bloß nimm wir die nicht Tügen, weil Schalter doch bedüden, wenn ich irgendwas bei ihnen düden, Brücken, US-Morgen, Krüden, das ist Norden und nicht Süden, mit Piep und keine Tüten. Gauern, Hollenbach, Assen, Estate, Lüsnack, Nordal, Echte, Plattum, Insta, Sohn, Hohenkapteil, Menhorke, Gifmock, Vivi, Vivi, Vivi.